Vor 2000 Jahren stand der Germanenfürst Ariovist in Gallien und beanspruchte Platz für sich und seine Sweben. Vermutlich war das Eindringen der Germanen der Grund, warum 160.000 Helvetier beschlossen auszuwandern. Denn auch wenn, laut Cäsar, die Helvetier alle anderen Gallier an Tapferkeit übertrafen, hatten sie als einzelner Stamm doch keine Chance, die Germanen zu vertreiben. Von ihrer Heimat zwischen Rhein, Jura, Genfersee und Rhône wollten die Helvetier Richtung Atlantikküste ziehen, ins heutige Département Charente-Maritime. Die Vorbereitungen dazu dauerten 2 Jahre. 2 Jahre, um Zugtiere zu kaufen, Wagen zu zimmern, haltbare Vorräte anzubauen und um Freundschaftsbündnisse mit den Völkern zu schließen, durch deren Gebiete sie ziehen mussten. Heutige Schätzungen gehen davon aus, dass für die Auswanderung 11.200 Zugtiere und 2.800 Wagen benötigt wurden. Zusammen mit den mitgetriebenen Viehherden war der Helvetierzug wahrscheinlich zwischen 50 und 100 Kilometer lang. Diese ungeheure Menge an Menschen und Tieren versammelte sich am 28. März 58 vor Christus, heute vor 2072 Jahren, am Ufer der Rhône. Ihr Plan war, die Rhône zu überqueren und weiter durch das Land der Allobroger zu ziehen, die das Gebiet jenseits des Flusses besiedelten. Doch dazu kam es nicht. Gaius Julius Cäsar, der ein Jahr zuvor Statthalter der Provinz Gallia Narbonensis geworden war, zu der auch das Gebiet der Allobroger gehörte, verbot den Helvetiern die Durchquerung. Seine Begründung? Er konnte sich nicht vorstellen, dass sich Leute von so feindlicher Gesinnung beim Durchzug durch die Provinz keine Rechtsverletzung und Gewalttat würden zu Schulden kommen lassen. So steht es im ersten Buch des Bellum Gallicum, Cäsars Bericht zur Rechtfertigung des Gallischen Kriegs. Die Helvetier treten nach dem Verbot des römischen Statthalters tatsächlich ab und nahmen den beschwerlicheren Weg durch das Gebiet der Sequaner. Aber Cäsar fand dennoch einen Grund, seinen Krieg vom Zaun zu brechen, aus dem er schließlich als ruhmreicher Sieger über ganz Gallien hervorging. Die Scharen der Helvetier hatten das Land der Sequaner hinter sich und waren ins Gebiet der Hedua gekommen, wo sie die Felder verwüsteten. Die Hedua, außerstande, sich und ihre Habe vor ihnen zu schützen, schickten Gesandte an Cäsar und baten ihn um Hilfe. Geschichtsschreibung aus der Warte des Siegers. Die helvetische Version der Ereignisse ist nicht bekannt, wie auch immer. Cäsar eilte den bedrängten Häduern zu Hilfe und zog mit 6 Legionen, 30.000 Mann, gegen die Helvetier. Bei Bibracte im heutigen Burgund kam es zur großen Schlacht, aus der keiner als eindeutiger Sieger hervorging. Doch die Helvetier waren zermürbt und kapitulierten kurz darauf. Die Friedensbedingungen Cäsars waren ausgesprochen milde. Die Helvetier sollten in ihr angestammtes Land zurückkehren und die Allobroger mussten sie sogar im ersten Jahr mit Getreide versorgen. Cäsar brauchte die Helvetier als Wacht am Rhein, als eine Art Puffer vor den Germanen. Nur 2 Monate später zog er als selbsternannter Schutzherr Galliens in den Krieg gegen Ariovist. Er besiegte den Suebenfürst und unterwarf danach ganz Gallien. Seit der Schlacht von Bibracte besaß er ein kampferprobtes Heer, das ihm treu ergeben war. Mit ihm konnte er seine ehrgeizigen Pläne durchsetzen und schließlich zum Alleinherrscher über das ganze Römische Reich werden.